Yetişen. Guten Tag, ich bin Dr. Med. Ich bin zuständiger Arzt für Sie. Ich möchte heute mit Ihnen über Ihre Beschwerden sprechen. Aber zuerst brauche ich ein paar persönliche Daten. Dann sprechen wir genau über Ihre Beschwerden. Wie lautet Ihr Name? Guten Tag, hallo. Wie ist Ihr Name bitte nochmal? Ich bin Dr. Med. Mert. Ja. Dr. Mert. Ja, ein schöner Name. Ja, hallo. Dankeschön. Wie lautet Ihr Name? Ihren Namen? Mein Ja, Name Ihr ist Name. Alois Gandolf. Gandorf. Können Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Mein Nachname ist Gandolf Gustav Anton Nordpol. Mhm. Dora Otto Ludwig Friedrich Gandolf. Und Ihren Vornamen bitte? Alois Ja. Anton Ludwig Otto Ida Siegfried Alois. Herr Gandolf, ja? Jawohl. Wie alt sind Sie? Ich bin 36 Jahre alt. 36 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Oh je. Sie wollen mein Geburtsdatum wissen. Okay, also ich bin am 25. Februar 1900, was ist das? 87. 87. 25. Februar 1987, ja. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie, Herr Gandolf? Ich bin 1,85 Meter. Und wiege 92 Kilo. 1,85 Meter groß, 92 Kilogramm schwer, ja. Ja. Okay, sind Sie gegen Covid-19 geimpft? Nein, ich wollte keine Impfung. Ich empfehle Ihnen, impfen zu lassen, aber Ja, Herr Doktor, aber das will ich nicht. Nein, nein. Ich habe wir ganz können nach dem schlimme Gespräch Sachen darüber über die nochmal sprechen. gehört. Ich möchte keine Impfung, nein. Okay, ich verstehe Sie ganz gut. Was kann ich für Sie tun, Herr Gandolf? Also, Herr Dr. Merz, ich habe seit circa, ja, das sind jetzt schon 10 Tage ungefähr, Kopfschmerzen vorne, mir tun die Augen weh und ich bekomme keine Luft über die Nase und das wird immer schlimmer. Okay, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10? Wobei 0 kein Schmerzen, 10 sehr starke Schmerzen ist. Also das ist sehr unterschiedlich. Mal ist es mehr, mal weniger. Aber ich denke, das Schlimmste war, jetzt nach Ihrer Skala zu beantworten, vielleicht 5 oder 6. Sechs, okay. Könnten Sie diese Beschwerden genau beschreiben? Sind die Schmerzen eher pulsierend, drückend oder einseitig, beidseitig? Also das hat zuerst einseitig angefangen auf der linken Seite. Mhm. Aber ich würde das eher als drückender Schmerz bezeichnen. Jetzt ist es aber auf beiden Seiten. Jetzt beide Seiten. Okay. Beidseitig. Gibt es bestimmte Auslöser? Kann ich nicht sagen, aber jedes Mal, wenn ich meinen Kopf nach vorne beuge oder irgendwie drehe, dann wird es noch schlimmer. Haben Sie dagegen irgendwelche Medikamente eingenommen? Bisher eigentlich nicht. Ich dachte, das geht von alleine weg, aber ich habe ein bisschen inhaliert und so Kochsalzlösung in der Nase probiert, aber das hat alles nichts gebracht. Okay. Waren Sie deswegen schon beim Arzt? Ja, noch nicht. Deswegen bin ich heute zu Ihnen gekommen. Ich dachte, das geht von alleine weg, aber das wird jetzt seit 2, 3 Tagen noch schlimmer. Okay. Strahlen die Schmerzen in anderen Körperteilen aus? Es ist mehr hier vorne am Kopf und an der Stirn. Okay, alles klar. Husten Sie, Herr Gandorf? Seit gestern ist ein bisschen Husten dabei. Haben Sie Ausdruck bemerkt? Nein, also es kommt nichts raus. Es ist eher so ein trockener Husten. Drücken, Husten. Haben Sie Fieber? Das weiß ich nicht. Ich glaube ja, seit 2 Tagen glaube ich. Ich habe es jetzt nicht gemessen. aber ich fühle mich sehr warm an, ja. Schwitzen Sie oft oder? In den letzten Tagen immer mehr, ja. Aber ansonsten nicht. Okay. Bekommen Sie schwer Luft? Ja, also ich bekomme eigentlich fast gar keine Luft. Ja. Ich kann nicht schlafen. Meine Nase ist komplett zu. Und so langsam habe ich auch schon Halsschmerzen. Haben Sie selbst Covid-19-Test gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht. Okay, gibt es jemanden in Ihrer Umgebung, der gleiche oder ähnliche Symptome hat oder Beschwerden hat? Nein, an sich nicht. Also ich bin der Einzige. Einziger, alles klar. Haben Sie noch andere Beschwerden, Herr Gandorf? Was meinen Sie mit anderen Beschwerden? Das ist genug. Ich meine, ich Ja, bin Sie sehr haben, geschwächt. Sie haben schon viele Beschwerden erwähnt. Aber das ist ja Routinefrage. Okay. Achso, ja, jetzt, also seit heute merke ich, dass auch an mein rechtes Ohr auch ein bisschen weh tut. Okay. Seit wann haben Sie rechte Ohrschmerzen? Seit gestern. Seit gestern. Seit gestern. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Gut, bisher eigentlich ganz gut, aber jetzt in den letzten Tagen natürlich schlecht. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Nein, eigentlich alles gleich geblieben. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder was alles? Nein, bisher nicht alles gut. Sie haben schon gesagt, dass Sie unter Insomnie leidet, unter Einschlafstörung leidet, wegen dieser Beschwerden. Ja, aber davor haben Sie irgendwelche Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen. Nein, nein, war nicht, war alles in Ordnung. Okay, Herr Gandorf, ich würde mit Ihnen über Ihre Vorerkrankungen sprechen, aber davor möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, was kann das sein? Ich habe jetzt so ein bisschen langsam Angst bekommen. Also, ist es jetzt Migräne oder ist es was anderes? Aber irgendwie geht das nicht weg und ich befürchte, dass es halt noch schlimmer wird. Ich möchte, dass Sie mir helfen. Ich verstehe Sie ganz gut, Herr Gandorf, aber machen Sie sich keine Sorge. Ich würde Ihnen ein paar Vorerkrankungen über Ihre Vorerkrankungen Fragen stellen. Aber nach dem ein paar Untersuchungen, dann kann ich Ihnen genau sagen, was Sie haben. Aber momentan machen Sie sich keine Sorge. Leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen? Nein, aber mein Hausarzt hat gemeint, dass ich also einen leicht erhöhten Blutdruck habe, das wir beobachten sollten. Bisher habe ich noch keine Medikamente, aber Seit wann leiden Sie an Bluthochdruck? also das ist wohl nicht kein hoher Blutdruck, aber seit 2 Jahren, glaube ich, ungefähr. Seit 2 Jahren. Leiden Sie an noch andere Vorerkrankungen? Nein, bisher ist alles ganz gut. Okay. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Bisher noch nicht, nein. Also keine regelmäßigen. Okay, alles klar. Sind Sie schon mal operiert worden? Operation, ja, ich hatte mal eine Knieverletzung, eine Sportverletzung. Und da hatte ich einen Meniskusriss auf der rechten Seite. Und das musste operiert werden. Ist Operation komplikationslos verlaufen? Das war alles ganz gut, ja. Recht. Okay, alles klar. Sind Sie aus anderem Grund operiert worden? Aus einem anderen Grund, nein. Okay. Wurden Ihnen schon mal stationär aufgenommen? Nein, wie gesagt, nur wegen dem Knie. Okay, alles klar. Sind bei Ihnen Allergien bekannt, Herr Gandolf? Ich weiß nicht, ob es als Allergie, aber so Pollenallergie habe ich dann immer im Frühjahr. Und so eine leichte Laktose, Unverträglichkeit, aber das ist jetzt nicht schlimm. Wie äußert sich Pollenallergie? Ja gut, ich bekomme halt immer so tränende Augen, ich muss niesen und dann juckt es überall in der Nase. Aber da hilft mir dieses Cetirizin ganz gut, ne? Dann nehme ich das ein paar Wochen lang und dann ist es in Ordnung. Alles klar. Wie äußert sich Laktoseunverträglichkeit? Ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht schlimm. Immer wenn ich so ein bisschen Kakao oder Milch trinke oder so Joghurtprodukte zu mir nehme, dann bekomme ich so leichte Blähungen. Blähungen. Manchmal einen leichten Durchfall, aber ist, wie gesagt, jetzt nicht so schlimm. Okay, ich verstehe Sie. Sind bei Ihnen noch andere Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Nein, nicht, dass ich wüsste, nein. Okay. Rauchen Sie, Herr Gandolf? Nein. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja. Was trinken Sie und wie oft trinken Sie? Also ich trinke gerne mal ein Bier und manchmal auch mal ein Rotwein. Rotwein. Okay. Trinken Sie ein Flasch Bier pro Monat oder pro Woche? Und ich würde mal sagen, so zwei, dreimal die Woche. Zwei, dreimal pro Woche, alles klar. Wie viel trinken Sie Rotwein? Glas Och, das oder ist Flasch? ja, das ist vielleicht einmal die Woche so ein Gläschen Wein. Okay, alles klar. Nehmen Sie irgendwelche Drogen? Drogen? Na, Herr Doktor, was denken Sie denn? Nein. Ja, das ist nur Routinefrage, Herr Gandolf. Ach so, okay, ich dachte schon, wir. Deswegen habe ich gefragt. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Verheiratet. Haben Sie Kinder? Ich habe eine kleine Tochter, sie ist 2 Jahre alt. Ist sie gesund? Ja, glücklicherweise sehr lebendig. Gott sei Dank, das ist gut. Leben Sie mit Ihrer Familie zusammen, ja? Ja. Also meine Frau und ich mit dem kleinen, mit unserer kleinen Tochter. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Informatiker und Informatik. arbeite in der IT-Branche und bin in einer größeren Firma für die IT zuständig, für die IT-Sicherheit. Okay. Das ist gut, Herr Bildhof, ja. Sind Sie Stress ausgesetzt? Ja, natürlich, immer wieder mal, ja. Klar, und der Job ist schon sehr stressig. Treiben Sie regelmäßig Sport? Och, ich möchte, aber ich schaffe es nicht immer. Aber wenn ich es kann, dann gehe ich mal ab und zu mal Fußball spielen. Das mag ich gerne. Und ich fahre manchmal mit dem Fahrrad zur Arbeit. Okay, jetzt kommen wir zur Familiengeschichte. Gibt es in der Familie irgendwelche Vorerkrankungen? Was hat das jetzt mit meiner Erkrankung zu tun, Herr Doktor? Was wollen Sie denn? Die Ja. Vorgeschichte mein Vor. Einige Vorerkrankungen von Vater oder Mutter hängt von ihrer Beschwerden oder ihrer Erkrankung. Deswegen müssen wir immer nachfragen. Okay. Gibt es in der Familie irgendwelche Vorerkrankungen? Ich glaube, mein Vater leidet an Diabetes und nimmt Medikamente. Und Kennen Sie den Typ? Typ 1 oder 2? oh, ich habe keine Ahnung. Also das hat er jetzt seit ein paar Jahren. Ich glaube, das nennt sich Altersdiabetes. Ach so, okay. Der Bei nimmt der damit, Mutter? soweit ich weiß, und der hat auch einen hohen Blutdruck, stimmt. Und nimmt da seit schon sehr vielen Jahren Tabletten, aber welche das sind, weiß ich jetzt nicht. Okay, bei der Mutter? Meine Mutter, die hat so typische Frauenerkrankungen, glaube ich. Aber was es genau ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Er hat, glaube ich, so eine Blasenschwäche. Blasenschwäche. Was meinen Sie mit Blasenschwäche? Also die kann ihren Urin nicht Ach, halten und muss ach öfter so, okay. auf Toilette. Okay. Haben Sie Geschwister? Nein. Okay, Herr Gandorf, Sie haben mir gesagt, dass Sie seit 10 Tagen Kopfschmerzen, besonders vorne und Augenschmerzen. Diese Schmerzen treten erst einseitig auf, dann jetzt haben Sie beiderseitig und drückende Schmerzen. Und außerdem leiden Sie unter Atemnot und laufende und oder verstopfte Nase. Verstopfte Nase, ja. Verstopfte Nase. Und seit gestern husten Sie und Sie fühlen sich fiebrig, aber Sie haben das Fieber nicht gemessen, ja? Nein. Sie schwitzen heutzutage oft. Sie schlafen wegen dieser Beschwerden nicht gut. Ja. Okay, das war meine Frage, Herr Gandorf. Haben Sie irgendwelche Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Nee, danke. Also ich möchte gerne geholfen haben und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir sagen können, was es ist und was man dagegen machen kann. Ja, gerne. Eigentlich kann ich nicht genau sagen, was Sie haben. Ich brauche auch ein paar Untersuchungen. Jawohl. Danach kann ich Ihnen genau sagen, aber ich habe Verdacht auf eine Sinusitis, umgangssprachlich Nasennebenhöhlenentzündung. Ach so, das kann schon sein, ja. Was macht noch? Aber ich muss bestimmen, dafür brauche ich ein paar Untersuchungen. Okay, alles klar. Dauert das lange, Herr Doktor? Eigentlich würde ich Sie körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen, dann führe ich ein Covid-19 durch. Je nach Ergebnis können Sie zu Hause gehen. Okay, alles klar. Also das scheint doch, dass ich dann doch relativ schnell nach Hause komme dann. Da bin ich sehr froh, weil ich möchte nicht im Krankenhaus bleiben, Herr Doktor. Ja, machen Sie sich keine, Sie sind in guten Händen. Herr Gandorf. Okay, vielen Dank. Ja. Haben Kollegen andere Fragen? War das so gut? Keine Fragen? Fragen? Ja. Schön. Haben Sie bemerkt, wenn Sie Ihren Kopf vorne beugen, eine Schmerzen haben? Ja, das habe ich ja gesagt. Wenn ich meinen Kopf nach vorne beuge, dann habe ich das Gefühl, dass meine Augen rauskommen. Da ist ein Druck. Okay, jetzt ein paar Ergebnisse vielleicht, Untersuchungsergebnisse, Herr Doktor. Sie haben Blut abgenommen. Da sieht man ein hohes CRP von 65. Blutbild leicht erhöht mit Leukozyten von 12. Niere ist gut, Labor ist gut, Schilddrüsewerte sind auch gut. Bei der körperlichen Untersuchung merken Sie, dass die Nervenaustrittspunkte hier und da sehr schmerzhaft sind auf beiden Seiten. Die Nase ist verschlossen, im Hals der Rachen ist sehr stark gerötet, die Tonsillen sind geschwollen. Sauerstoffsättigung ist gut, Fieber 38,2. Fieber 38,2. Ja. Yanına da bir tane kola iç. Oh, yemedim. Keyfini. Okay. Okay. Arsas geçip empangın. Jawohl. Okay. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Wir haben einen neuen Patienten, nämlich Alois Gandorf. Ich würde über ihn berichten, darf ich? Aber natürlich, Herr Doktor, dann fangen Sie mal an. Sie sind doch der neue Arzt hier aus der Türkei, oder? Ja, genau, Wie stimmt. ist Ihr Name nochmal, bitte? Ich bin Dr. Mert. Der Mert, ja, natürlich, der Dr. Mert. Ja, von Ihnen habe ich schon sehr viel gehört. Na, dann erzählen Sie mal bitte, was haben Sie untersucht? Herr Gandolf ist 36 Jahre alt, 1,85 Meter groß, 92 Kilogramm schwer. Herr Gandolf stellte sich heute bei uns wegen seit 10 Tagen bestehender einseitiger Kopfschmerzen vor. Nein. Eins. Entschuldigung, ich fange nochmal an. Herr Gandolf stellte sich heute bei uns wegen seit 10 Tagen bestehender frontale Sephalgie vor. Die Intensität der Schmerzen bewertet er auf einer Schmerzskala 5 von 10. Er beschreibt diese Schmerzen erst einseitig, dann beiderseitig und drückender frontal. Laut dem Patienten sind die Beschwerden langsam aufgetreten und im Laufe der Zeit schlimmer geworden. Okay. Außerdem fügte er hinzu, dass die Schmerzen nach vorne beugen schlimmer geworden. Als begleitende Symptome klagte er über Dyspne, Rhinitis, Hyperhidrose, trockener Husten und Fieber bis zu 38,2. Entschuldigung, Okay. Ömer Hocam, klagte über o da Begleitsymptome. Was Klagte über, ist okay. anlettiniz? Klagte über, außerdem klagte er über, das ist okay, das ist gut. Oder man kann Okay. sagen, er hat als Begleitsymptome noch, beides Ja, richtig. ich denke, klagte über andere Probleme, zum Beispiel nicht Hauptbeschwerden, andere Beschwerden, aber Begleitsymptome Fieber, Fieber und Aber Rhinitis ist beides zum okay, Beispiel. man kann Okay. beides sagen, ist beides richtig. Dankeschön. Die vegetative Anamnese zu dem Insomnie wegen Beschwerden, Anfallerkrankungen ist bei ihr. Erstmal rechte Ohr Schmerzen. Ach so, ich habe. Darüber hinaus fügte er hinzu, dass seit gestern bestehende rechten Ohrschmerzen leidet. Oder man kann sagen, außerdem beklagte er oder über ausstrahlende Schmerzen in das rechte Ohr. Das ist auch schon okay. Aber ist gut, das ist auch richtig, ja. Als an Vorerkrankungen leidet er an seit zwei, als Vorerkrankungen leidet er seit 2 Jahren an arteriell Hypertonie. Dagegen nimmt keine Medikamente. Herr Gandolf nimmt Cetirizin bei Bedarf. Ist wegen Meniskusverletzung rechts operiert worden. Er ist allergisch gegen Pollen. Diese Allergie äußert sich mit Rhinokonjunktivitis. Außerdem ist bei ihm Laktoseintoleranz bekannt. Diese Intoleranz äußert sich mit Metabolismus und gelegentlich Diarrhoe. Ömer Hocam, Okay. Rhinitis und Konjüktivitis sagt unsere Kollegin, aber Lakrimasyon am besten ist, Okay, weil der Augen Patient und hat Nase. Augen, Nasen, Augen. Rhinokonjunktivitis ist richtig, ja. Konjüktivitis oder Lakrimasyon? Ne konjüktivitis kann man sagen? Konjunktivitis bedeutet, dass ein entzündlicher Prozess. Ja, das ist ja auch eine Das Entzündung ist ein oder allergischer. sind Symptome wie bei einer Entzündung. Juckreiz, Tränen, Allergische Entzündung. das Lakrimation sagt man nicht, Lakrimation sagt man eher für die Brust. Okay, ich mache weiter. Laktoseintoleranz. Laktoseintoleranz, ja. Laktose, außerdem ist bei ihm Laktoseintoleranz bekannt. Diese Intoleranz äußert sich mit Metabolismus und gelegentlich Diarrhoe. Jawohl. Herr Gandorf ist nicht Raucher. Außerdem trinkt er eine Flasche Bier 2 bis 3 Mal pro Woche und ein Glas Rotwein pro Woche. Drogenkonsum wurde verneint. Herr Gandorf ist verheiratet und er hat eine Tochter. Seine Tochter ist gesund. Er ist Informatiker von Beruf. Er leidet unter viel Stress. Der Vater des Patienten leidet an Diabetes mellitus Typ 2. Die Mutter des Patienten leidet an Urinärinkontinenz. Die anamnestischen Angaben Harninkontinenz. ha im Status müssen wir sagen. Ich habe schon gefragt, sind Sie gegen Kontinenzgift? Ja, und bei der Am Ärzte. Übergabe. Ja. Er ist gegen Covid-19 nicht Nicht geimpft. Geimpft, ja. gehen. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Sinusitis und akute Tonsillitis hin. Welche Art von Sinusitis ist das jetzt? Sinusitis maxillaris, frontalis, ethmoidalis. Herr Doktor, das Frontale. müssen Sie schon etwas genauer sagen, Herr Doktor. Ja, genau. Die Wenn Sie schon jede anamnestische Patientin Angabe. untersuchen, dann will ich hier eine genaue Anamnese und eine genaue Untersuchung. Also, Ja. was hat der Patient Ihrer Ansicht nach? Anamnestische Angaben deuten am ehesten auf eine frontale Sinusitis hin. Okay. Differentialdiagnostisch kommen auch eine akute Tonsillitis und Covid-19 in Betracht. Aha, okay. Und dann, was ist der Schnelltest? Haben Sie den schon gemacht? Covid? Negativ. Ja, das war negativ. Okay. Haben wir nicht besprochen, aber wir sagen mal negativ. Ja. Okay. Sehr gut. Und was war das mit dem Ohr? Was meinen Sie, was das mit dem Ohr ist? Hat er Ja, jetzt eine der Otitis oder was ist das jetzt? eigentlich die eigentlich ist diese Schmerzen eigentlich strahlen die Schmerzen rechten Ohr aus. Das ist eine Ausstrahlung, ja, Schmerzen, ausstrahlende Schmerzen. Sie meinen, das kommt vom Hals, ja? Ja. Haben Sie in das Ohr reingeschaut? Ja, ich hab bei der körperlichen Untersuchung habe ich schon untersucht. Das heißt, und die Gehörgänge sind frei und das Trommelfell ist unauffällig. Ja. Glänzend und unauffällig. Kein Eiter, keine Entzündung. Okay, gut, sehr vorbildlich. Was machen Sie mit dem Patienten? Ja, nach der Überprüfung der Vitalparameter würde ich körperliche Untersuchung durchführen, aber wir haben schon das gemacht. Ja. Ich würde Blut abnehmen, danach würde ich PCR-Test durchführen. Gegen was? Was für ein PCR? PCR-Test gegen Covid-19. Ach so, weil Sie denken, das ist eine Covid-Infektion ist. Okay. Okay, können wir machen und dann? Dann Der Patient hat seit über 10 Tagen Beschwerden, ist nicht besser geworden, die Nase ist verschlossen, der hat starke Kopfschmerzen. Welche Untersuchungen würden Sie noch machen am Kopf? Ich würde auch Röntgen und gegenüber Falls CT veranlassen. Sehr gut. Also ein Röntgen der Nasennebenhöhlen, ne? Das sieht man sehr gut. Und gegebenenfalls eine CT-Untersuchung. Sehr gut. Eventuell muss man da vielleicht eine Entlastung vornehmen, wenn das von alleine nicht diese Verschleimung von alleine sich nicht löst. Was für Medikamente oder welche Therapie empfehlen Sie den Patienten? Nach der Bestätigung meiner Verdachtsdiagnose würde ich ein Antibiotikum und Analgetikum sowie eine Antibiotikum je nach Erreger verschreiben. Ja, das ist schon Aber klar, aber was geben Sie gegen die Nase? Die Nase ist ja zu. Für Nase, Nasenspray Was für würde ein ich. Nasenspray? Ist es Beklometason, Kochsalzlösung? Beklometason-Spray. Beklametason, ein Kortisonspray. Ja, das ist hilfreich, ich glaube. Aber keine Beklomet. Rhinitis, Verstopfung, das? Genau. Also, Salzhaltige Lösung ist. das hat er doch schon benutzt, die salzhaltigen Lösungen. Das hat doch bisher nichts gebracht. Ganz einfach, Sie geben ihm ein abschwellendes Nasenspray. Abschwellendes Ein abschwellendes Nasenspray. Und welches ist das? Welcher Wirkstoff? Wer weiß es? Haben wir einen HNO-Arzt unter uns? Nasenspray. Sehr gut, Xylometazolin. Das ist also das klassische Nasenspray. Das soll die Poren öffnen. Natürlich soll man das nicht länger als 3, 4 Tage benutzen, weil es auch die Schleimhäute austrocknen kann. Aber jetzt in dieser akuten Phase, Sie brauchen erstmal ein abschwellendes Nasenspray. Ja? Und wenn die Nase offen ist, dann können Sie eine Kochsalzlösung oder eine Nasenspülung machen, damit der Schleim auch sich entleeren kann. Was geben Sie denn noch dem Patienten? Was empfehlen Sie noch? Ich empfehle körperliche Schonung und Was noch? viel Wasser, Ja, Wasser reichliches konsumieren. Trinken. Was noch für die Nasen, dass der Schleim sich hier richtig löst? Was geben Sie dem Patienten noch? Oder empfehlen ihm noch? Schleimlöser. Ja, Schleimlöser. Welches Medikament geben Sie ihm da? Ein Mukolytikum, das ist der Ja. Schleimlöser, aber welchen Wirkstoff, welches Medikament? Wo sind die Kollegen? Wer kann helfen? Acetylcystein. Acetylcystein. ACC, abgekürzt ACC oder Ambroxol. Ambroxol ist sehr gut. Sehr gut, Herr Doktor. Ein Kardiologe hilft hier. Sehr gut. Also Ambroxol als Medikament oder ACC als Brausetablette. Herr Dr. Merth, was machen Sie noch? Hier sieht man einen Tee. Was kommt aus dem Tee heraus? Wo ist Dr. Merth? Ist er verschwunden? Ja, hier. Ja, Ich bin also, hier. was geben Sie noch? Ganz einfach, eine ganz einfache Hausmethode. Inhalieren, inhalieren, Inhalieren. warme Dampf. Okay? Dass sie einatmen, das löste auch den Schleim. Gut. Welches Antibiotikum? Kommen wir zum Antibiotikum. Welches Antibiotikum hilft bei einem Infekt der oberen Atemwege? Ja, ich würde so als Penicillin verschreiben, wenn der Welches Pass Penicillin ist da ganz gut? zum Beispiel Amoxicillin Welche Dosierung? 1000 Wie Milligramm. oft nimmt man das am Tag? Zweimal. Zweimal täglich. Dreimal täglich, genau. Amoxicillin. Dann kann man auch Amoxiclav, kann man natürlich auch geben, aber eigentlich würde man so ein breit wirkendes Penicillinpräparates Amoxicillin. Ja, was machen Sie, wenn der Patient eine Penicillinallergie hätte? Ich würde Clarithromycin verschreiben, zum Beispiel Macron. Erythromycin. Okay. Clarithromycin. Okay. Ja, kann man auch machen. Oder ein Makrolid kann man auch geben. Ja, Makrolid. Sehr gut. Wunderbar. Haben Sie noch Fragen, Herr Doktor? Dankeschön, Herr Oberarzt. Sie haben das schon sehr gut gemacht, Herr Doktor. Dankeschön, vielen Dank. Wunderbar, das freut mich. Ich glaube, Sie werden die Prüfung sehr gut bestehen. Ich habe. Inshallah.